Stellen Sie sich vor, welche Auswirkungen es haben wird, wenn ich den Preis für eine Schachtel Streichhölzer nur um einen halben Cent erhöhe oder nur ein einziges Streichholz weniger in jedes Päckchen legen lasse. Die letzte Hürde auf dem Weg zu den Dollarmillionen Amerikas bilden die Gralsritter der Wall Street, die Makler und Investmentbanker, die die großen Geldströme kontrollieren, mit allen Wassern gewaschen sind und denen niemand etwas vormachen kann. Zumindest glauben sie das von sich selbst. Von ihrem Urteil hängt alles ab, denn wenn sie grünes Licht geben, folgen sowohl die großen Anleger wie auch die vorsichtigen Sparer aus dem Volk ihrer Empfehlung. Der Zündholzkönig weiht diese Granden des Geldes daher tiefer und intensiver in seine Pläne ein als jeden anderen zuvor, und sie lauschen aufmerksam. Wir werden mit der Aktienemission der International Match ausreichend Kapital erlösen, um es kredithungrigen Staaten zu leihen. Im Gegenzug stellen die Regierungen dieser Länder Schuldscheine und Staatsobligationen aus, die als Sicherheit dienen. Damit sind die fremden Staaten selbst die haftenden Schuldner und die Wertpapiere sind optimal abgesichert. Die Kavallerie des Kapitals schaut nachdenklich, zieht die Stirn in Falten, will es noch genauer wissen. Gibt zu bedenken, dass die haftenden Staaten zum Teil bereits verarmt sind und die Rückzahlungen daher zumindest in einigen Fällen doch fraglich sein könnten. Dieser berechtigte Einwand wird dankend aufgenommen und mit einer weiteren, für die Zeit höchst ungewöhnlichen Idee entkräftet. Das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit notleidender Staaten wird ausgeschlossen, indem man Zweigunternehmen in Europa gründet. Sie sollen die Monopole verwalten. Alle Einnahmen laufen dann gleich dort auf und der gesamte Geldfluss erreicht dadurch immer die International Match Corporation, respektive ihre europäischen Zweigfirmen. Und um die Gewinne zusätzlich gegen die amerikanische und schwedische Steuer abzuschirmen, werden die Zweigfirmen von einer Holding mit Sitz in der Steueroase Liechtenstein verwaltet. Es ist dieses Extrabonbon, das die Banker ganz besonders begeistert. So soll es gemacht werden. Verantwortlich für einige der größten Börsengänge in der Wirtschaftsgeschichte Amerikas, bemerken Sie nicht, dass Sie von Kreugers cleverem Konstrukt nur das zu sehen bekommen, was Sie nach seinem Willen sehen sollen. Für die Gefahr, die darin lauert, bleiben Sie blind. Und so hat der Meister leichtes Spiel, Sie zu beeindrucken, zu verblüffen und schließlich zu überzeugen. Niemand ahnt, dass die wenigen sichtbaren Zweigfirmen, von denen er spricht, lediglich eine kleine, fast unbedeutende Provinz bilden werden in einem spektakulären Reich aus fast 400 Unternehmen, die alle ganz allein Ivar Kreuger gehören und fast ausnahmslos von seiner Holding in Liechtenstein, der Continental Investment Corporation, verwaltet werden. Ausmaß und Komplexität seines weit verzweigten Imperiums sind so einzigartig, dass kein Bankier, kein Makler, kein Finanzmagnat in der Lage wäre, es zu verstehen, geschweige denn, es zu durchschauen oder gar zu verwalten. Der Einzige, der den Überblick hat, ist Ivar Kreuger selbst. Er findet sich im Knäuel seiner Firmen, ihrer Umsätze und Kontobewegungen sogar so gut zurecht, dass er weitgehend auf das Führen von Buchhaltungen verzichtet. Auch das weiß natürlich niemand. Denn immer wenn er Bücher zur Prüfung vorlegen muss, verfasst er kurzerhand selbst, was noch fehlt, und schreibt dabei nicht selten komplette Jahresbilanzen aus dem Gedächtnis auf. Detailliert und genau, fehlerfrei, im Sinne einer großzügigen Bilanzkosmetik, die vor allem dazu dient, die Bücher gut aussehen zu lassen. Was sich unter der Zahlenschminke tatsächlich verbirgt, findet viele Jahre lang niemand wirklich heraus. Ohne diese außergewöhnliche Fähigkeit wäre Ivar Kreuger nicht an den Punkt gelangt, an dem er sich jetzt, im Jahre 1922, befindet. Von Anfang an hat er seine Geschäfte auf sein außergewöhnliches Talent gegründet, mit so vielen Bällen zu jonglieren, dass die Anwesenden schnell den Überblick verlieren, nicht erkennen können, wie viele Objekte da eigentlich in der Luft sind. Und weil sie nie etwas herunterfallen sehen, sind sie begeistert bereit, ihm alles zu glauben und ihn für den Größten zu halten, nicht ahnend, dass all seine findigen Tricks und raffinierten Täuschungsmanöver einem einzigen großen Ziel dienen, der Erschaffung von Geld, das ihr aus dem Nichts entstehen lässt. Die komplizierte Choreografie dieses Schöpfungsprozesses beginnt mit der Gründung einer Firma, die er mit Kapital aus seinem Privatvermögen ausstattet. Dieser Grundbetrag wird alsbald in Aktien gewandelt. Einziger Besitzer der Aktien ist er selbst. Hat er die neu gegründete Firma mit einer echten Million ausgestattet, legt er ein Paket von 1000 Aktien im Wert von je 1000 Kronen in einen Safe im Zündholzpalast. Dort bleibt es allerdings nicht lange. Schon bald dient es als Grundkapital einer weiteren, neu gegründeten Firma. Das Grundkapital der ersten Firma ist somit zum Grundkapital der zweiten geworden. Und damit niemand bemerkt, dass jetzt irgendwo eine Million fehlt, nimmt er diese Summe bei einer Bank als Kredit auf, abgesichert durch das Aktienpaket. Damit befinden sich nunmehr 1 Million Kronen in Geldwert auf dem Konto der ersten Firma und 1 Million in Aktien im Safe der zweiten Firma und eine Schuld von 1 Million auf der Bank. Weil das wunderbar reibungslos funktioniert und sein Ruf bei den Banken erstklassig ist, nimmt er gleich noch einen Kredit auf das Aktienpaket auf, eine weitere Million, mit der sich fabelhaft eine dritte Firma gründen lässt, deren Aktien schon bald zum Grundkapital von Firma 4 wird. Er ist jetzt im Besitz von 4 Firmen mit einem Grundkapital von je 1 Million. 3 dieser 4 Millionen bestehen aus Schulden bei einer Bank, die ihrerseits allerdings sicher ist, dass diese Schulden durch die Aktienpakete abgesichert sind. Die Absicherung dieser Aktienpakete besteht jedoch aus genau den Schulden, die der Bank als Sicherheit dienen. Um die Sache komplizierter zu machen, denn darin besteht ja seine Stärke, hinterlegt Ivar Kreuger für die Gründung weiterer Firmen Guthaben, die auf Konten in Finanzinstituten geführt werden, die ihm gehören. Das weiß natürlich niemand. Genauso wenig wie die Tatsache, dass die Beträge auf den Konten seiner eigenen Finanzinstitute fiktiv sind. Die Regel dieses Spiels, das ganz alleine er erfindet und stetig weitertreibt, lautet: Solange niemand das Prinzip durchschaut, wird es funktionieren. In wenigen Jahren entstehen auf diese Weise enorme Buchwerte, verteilt auf eine unübersehbare Zahl von Unternehmen, deren Konten unablässig in Bewegung sind. Alles gegründet auf Kredite, die mit Krediten abgesichert sind. Und Ivar Kreuger wird nie müde, das Karussell aus Verbindlichkeiten, Wertpapieren, Umschichtungen, Kapitalerhöhungen, Neugründungen und Transaktionen permanent so schnell zu drehen, dass niemand nachvollziehen kann, wie all die Aktien, Obligationen, Verträge, Verflechtungen und Beteiligungen miteinander in Beziehung stehen, was wohin gehört oder wer Kreditor oder wer Debitor ist. Das Ganze bleibt nicht nur unentdeckt, sondern genießt im Gegenteil sogar den Ruf finanzkapitalistischer Genialität, weil der Magier die Zinsen für die Kredite und die Dividenden für die Wertpapiere tatsächlich bezahlt, ausnahmslos und pünktlich. Mitunter auch zu früh oder gelegentlich 1 Million zu viel, um dann mit bescheidener Geste einzugestehen, dass ihm der Blick für manch nebensächliches Detail gelegentlich abhanden kommt, bei all dem Geld, das er zu verwalten hat. Die Wirkung solcher Manöver ist verblüffend. Statt sich zu fragen, was denn mit der Buchhaltung eines Unternehmens los ist, das 1 Million zu viel überweist, ohne es zu bemerken, zeigen die Beteiligten tiefes Verständnis für diesen schwer arbeitenden Mann, der sein Leben hingibt, um Millionen und Millionen zum Wohle aller zu verdienen. Die gottlose Komödie kann er vor allem deshalb so virtuos spielen, weil er mit seinem Zündholz-Trust ja tatsächlich über nicht geringe, tatsächlich erwirtschaftete Einnahmen verfügt. Ausreichend hoch, um dem Verwirrspiel eine realistische, glaubhafte Basis zu geben. Auch die amerikanischen Makler durchschauen sein Spiel nicht und wägen sich in zusätzlicher Sicherheit, weil Percy Rockefeller, Enkel des reichsten Mannes aller Zeiten und seinerseits ebenfalls von beträchtlichem Vermögen, sich von Ivar Kreuger begeistert zeigt. So erwartet die Finanzwelt New Yorks nichts sehnlicher als die Emission der Aktien mit dem Emblem der International Match Corporation. Als sie dann tatsächlich erfolgt, erlöst sie ein traumhaftes Ergebnis, das nun unverzüglich in den Staatskredit investiert werden will. Es ist jedoch um ein Vielfaches mehr Geld zusammengekommen, als benötigt wird für den Kredit an Land X, das Ivar Kreuger einigen wenigen Wall-Street-Größen mittlerweile als Polen vorgestellt hat. Von den bereitliegenden mehr als 100 Millionen Dollar wird nur ein geringer Betrag der vorgeblichen Bestimmung zugeführt. Die übrigen Gelder fließen, Kreugers großen Plan folgend, direkt zur Continental Investment Corporation in Liechtenstein und von dort weiter auf Konten anderer Firmen seines Imperiums, um davon Zinsen zu begleichen, die Bankiers in Sicherheit wiegen und Dividenden auszuzahlen, die Aktionäre glücklich machen. Alle sind zufrieden und nur allzu bereit, weitere Kredite zu gewähren und neue Aktien zu zeichnen. Vor die Gewährung neuer Kredite und die Ausgabe weiterer Aktien aber haben die Götter der Gier eine Bedingung gesetzt. Eine neue Geschichte muss her. Größer, maßloser, gewaltiger als alle bisherigen. Im Raum der Stille versucht Ivar Kreuger, diese Geschichte zu stricken. Doch was er auch tut, er kann die Lösung nicht finden. Die Vergabe großer Staatskredite an die großen Nationen will nicht gelingen. Seit Jahren laufen Verhandlungen. Seit Jahren ziehen sie sich hin. Seit Jahren kommt man zu keinem Abschluss. Zu verwickelt und vielschichtig ist das politische Ränkespiel in den Regierungen. Zu klein sein Einfluss, um den Lauf der Dinge zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Lediglich Verträge mit Griechenland, Spanien und Lettland sind zustande gekommen. In Umfang und Volumen jedoch ebenso klein und unbedeutend wie das Abkommen mit Polen. Alltagsgeschäft, für die große Story untauglich. Was er wirklich will und braucht, ist etwas Außerordentliches. Am besten eine Sensation. Auf einer seiner mittlerweile regelmäßigen Seereisen zwischen Europa und Amerika kommt ihm schließlich der Zufall zu Hilfe. Die Nationen Europas, die in den Ersten Weltkrieg verwickelt waren, leiden seit Jahren unter beträchtlichen ökonomischen Schwierigkeiten. Auch die Siegermacht Frankreich gehört zu den Ländern, deren Wirtschaft sich nicht erholen will. Bereits seit 10 Jahren aus Amerika mit Krediten versorgt, wird man dort 1927 erneut vorstellig und bittet um weitere Darlehen. Der mächtigste aller Bankiers lehnt diesmal jedoch kategorisch ab. Bevor nicht der alte Kredit zurückgezahlt ist, will J.P. Morgan, den sie den Jupiter der Wall Street nennen, keinen neuen gewähren. Morgans Macht ist so groß, dass die anderen Banken nicht wagen, sich gegen ihn zu stellen. Und Frankreich geht diesmal tatsächlich leer aus. Das ist Ivar Kreugers Stunde. Unverzüglich nutzt er die sich so unverhofft bietende Chance und leiht den Franzosen die benötigten 75 Millionen Dollar zu 5%. Das sind Konditionen, von denen sie nicht zu träumen wagten. Wenig später beginnt die französische Wirtschaft sich zu erholen. Diese fast wundersame Genesung schreibt man zu einem beträchtlichen Teil Kreugers großzügig und unkompliziert gewährtem Kredit zu und feiert ihn als Retter, mit dessen Hilfe Frankreich sein Selbstbewusstsein zurückgewonnen hat. Ein guter Grund, ihm dankbar eine der höchsten staatlichen Auszeichnungen zu verleihen. Es ist der Durchbruch. Ivar Kreuger ist vom Finanzier zum Staatsmann aufgestiegen. Und nicht wenige sehen in ihm jetzt den Mann, der ganz Europa aus der Krise zu führen vermag. Vorbei die Zeit, in der er reisen und reden und reden und reisen musste, um langwierig, mühsam und nicht selten vergeblich über Staatskredite zu verhandeln. Jetzt kommen die Großen der Politik nach Stockholm, in seinen Zündholzpalast, und treffen auf einen Mann, um den sich die ganze Welt zu reißen scheint. Während einer dieser Audienzen weiht er hochrangige Unterhändler aus Deutschland in seine Strategie ein. Auf der einen Seite des Atlantiks befindet sich die große Gläubigernation, Leider weigert sie sich von ihren Schuldnern, Bezahlung in Warenwerten anzunehmen. Die Wall Street will einzig und allein Geld. Das ist ein Fehler, denn sie häufen mehr Vermögenswerte an, als dort zur Verwendung kommen können. Hierher, nach Europa, wo diese Mittel dringend benötigt werden, lassen sie sie jedoch nicht durch. So blieb mir im Grunde gar nichts anderes übrig, als einen Weg zu finden, dieses Kapital in Fluss zu setzen. Der Zündholzkönig und Staatenretter zeigt eine dezente Geste der Entschuldigung, nimmt den Hörer auf, spricht entspannt in fließendem, weichklingendem Englisch. Nach wenigen Minuten ist das Gespräch beendet. Der britische Schatzkanzler Winston Churchill bittet er um Verständnis und setzt dann seine Ausführungen fort. Im Grunde nehme ich damit eine dringend notwendige Umverteilung des Wohlstands vor. Ich leihe Kapital dort, wo es im Überfluss vorhanden ist, und lenke es dorthin, wo es benötigt wird. Für Europa ist das nur gut. Es findet wieder zurück zu seiner alten Wirtschaftskraft und... Erneut bittet er charmant um Entschuldigung, nimmt den Hörer auf, spricht entspannt in fließendem Russisch. Nach wenigen Minuten ist auch dieses Gespräch beendet. Der Freund und Genosse Josef Stalin benötigt einen Rat, bedeutet er seinen mittlerweile in Ehrfurcht fast erstarrten Gesprächspartnern aus Deutschland. Was sie nicht wissen, und all die anderen, die Ähnliches in diesem Büro erlebt haben, auch nicht, ist die Tatsache, dass Ivar Kreuger an diesem Telefon in Wirklichkeit Selbstgespräche führt. Es ist ein toter Apparat ohne Verbindung zur Außenwelt. Wenn der Zündholzkönig möchte, dass es läutet, betätigt er einen gut getarnten Knopf zu seinen Füßen und kann auf diese Weise Verhandlungen jederzeit unterbrechen oder Gespräche beenden, weil man ihn zu einer wichtigen Besprechung ruft oder eine bedeutende Persönlichkeit einen Rat benötigt. Der Vertrag mit den Deutschen kommt noch am gleichen Tag zustande. Ivar Kreuger leiht der da niederliegenden Nation 125 Millionen Dollar und erhält im Gegenzug das Streichholzmonopol bis zum Jahr 1983. In New York ist daraufhin der Teufel los. Die Anleger reißen den Händlern die neuen Aktien der International Match nur so aus den Händen. Und wie gehabt gehen all die vielen schönen Millionen, die dabei eingenommen werden, auch dieses Mal auf die nebulösen Reisen durch die zerklüfteten Kontenwelten seines Firmenreiches. Ivar Kreuger herrscht jetzt über gut 60% der Weltzündholzproduktion, kontrolliert die Staatsmonopole in Ecuador, Estland, Lettland, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien, Polen, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Litauen, der Türkei, Bolivien und Guatemala. Das Volumen der Kredite liegt weit über 400 Millionen Dollar. Die Rückflüsse sind entsprechend hoch. Längst investiert er die gewaltigen Kapitalströme nicht mehr ausschließlich in sein Zündholzimperium, sondern in viele weitere Branchen und Bereiche. Eisenbahn, Zellulosefabriken, Bergwerke, Handelsgesellschaften, Bauunternehmen, Filmproduktionen und Grundstücke aller Art. Von besonderer Voraussicht erweist sich sein Engagement in eine noch junge Industrie, deren Zukunft eher realistischer voraussieht als die meisten seiner Zeit. Das Telefon, davon ist er überzeugt, wird im Leben der Menschen schon bald eine zentrale Rolle einnehmen. Und so erwirbt er maßgebliche Anteile an einem noch jungen, international aber bereits gut aufgestellten Unternehmen dieser Branche mit Namen Ericsson Telefon Company. Sein Instinkt hat ihn ein weiteres Mal goldrichtig gelenkt.